Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer erneuten Ausgabe von Händler TV. Mein Name ist Frank T.O.P. Heute werde ich Sie bekannt machen mit der neuesten Entwicklung auf dem Wasserstoffmarkt. Und zwar bietet die EU-Behörde, Brüsseler EU-Behörde, neue Anreize, das Wasserstofffernleitungsnetz auszubauen. Bis 2032 wird ein neues Wasserstoffnetz im Sinne der EU-Wasserstoffstrategie und des Klimaschutzpaktes Fit für 55 in Deutschland für über rund 3 Milliarden Euro bezuschusst. Also das Gesamtkernprojekt beziffert sich jedoch auch auf 22 Milliarden Euro. Nach den Einschätzungen der Fernleitungsnetzbetreiber, das ist die FNB. Das Kernnetz soll grundsätzlich vollständig über Gebühren der Nutzer finanziert werden. Zu gut 60% können bestehende Erdgasröhren umgewidmet werden, zum anderen Teil sind Neubauten notwendig. Also der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht auch davon aus, dass in Deutschland 30-50% des Wasserstoffbedarfs von Deutschland gedeckt ist. Und die restlichen Importmengen müssen über Pipelines oder in Form von Ammoniak beispielsweise über einen Korridor von Nordafrika über Süditalien nach Süddeutschland. Bis 2032 soll das Kernnetz entstehen und über 10.000 oder beziehungsweise 9.700 Kilometer lang werden. Die Brüsseler EU-Behörde sieht in diesem Zusammenhang keine Wettbewerbsnachteile auf Deutschland hinzukommen und auch ebenso keine verzerrenden Entwicklungen im Markt entstehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frank T.O.P. von Händler TV. Dankeschön.